Wenn Menschen wie Ilka Bessin oder ich die Gelegenheit bekommen, darüber zu schreiben, was Arbeitslosigkeit bedeutet, wie sie sich anfühlt, was sie auslöst, bestätigt sich etwas sehr Trauriges. Die soziale Illegitimität derjenigen, die arbeitslos sind. Ich schreibe dieses Buch, nicht meine Eltern. Ilka Bessin hat ihr Buch geschrieben oder schreiben lassen, nicht irgendeine arbeitslose Frau aus Marzahn. Dass ich aufgestiegen bin, übrigens ein Wort, das mir widerstrebt, verleiht mir eine kritische Distanz, ohne die Sie als Leserinnen mich nicht ernst nehmen würden. Eine Arbeitslose würde über das System nur jammern, eine Aufgestiegene hingegen darf analysieren. Sie löst keine Furcht aus, sie kleidet sich angemessen und spricht die richtige Sprache. Sie ist exakt so abgehängt, wie es gerade noch erträglich ist. Gar nicht mehr. Hinzu kommt, dass ich zwar 18 Jahre lang von Arbeitslosengeld gelebt habe, aber ich war damals ein Kind und bin deshalb nicht verdächtigt, selbst schuld gewesen zu sein. Wenn ich spreche, glauben sie mir mehr, als sie den armen Leuten glauben würden, denen sie im Alltag begegnen.